Gedicht 37 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Verzeih, verzeihe, dass ich mir ein Bild aus Sand nur, das zerbröckelt und zerweht, von all der starken Göttlichkeit gemacht, die ich als deine kenne und als dich. Sieh, alte Jahre, welche deine Herrschaft nicht trugen, sind nun jäh zurückgeschnellt und haben übermocht mein schwindelnd Hirn an ihre Furcht und Zweifel hingegeben, dein reines Ebenbild blind zu verlassen und deine teure Lieb in billige Fälschung mir zu entstellen. Gleich als wollt ein Heide aus Schiffbruch in den sichern Port gerettet, dem Meergott zum Gedächtnis, der ihm half, im Tempel aufstellen eines Tümmlers Bild, mit schnaubenden Kiemen und dem Zitterschweif. Ende von Gedicht 37.